Erster dies ist die Botschaft, die Jesaja, der Sohn des Amoz, für Juda und Jerusalem bekam. Zweiter, in der Zukunft wird der Berg mit dem Tempel Gottes sehr wichtig sein. Er wird höher sein als alle anderen Berge. Viele Völker werden zu diesem Berg kommen. Dritter, viele Völker werden sagen, lasst uns zum Berg Gottes gehen. Lasst uns zum Tempel des Gottes Jakobs gehen. Dort wird Gott uns seine Wege zeigen. Wir werden dann nach seinen Regeln leben. Denn Gottes Lehre kommt von Zion und Jerusalem. Vierter, Gott wird zwischen den Völkern entscheiden. Er wird vielen Völkern Gerechtigkeit bringen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Ihre Speere werden sie zu Winzermessern machen. Kein Volk wird mehr gegen ein anderes kämpfen. Sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Fünfter, ihr Leute von Jakob, kommt. Lasst uns nach Gottes Willen leben. Sechster, Gott hat sein Volk, die Leute von Jakob, verlassen. Denn sie machen Wahrsagerei wie die Leute aus dem Osten. Sie haben Zauberer wie die Philister. Sie machen Geschäfte mit fremden Völkern. Siebter, ihr Land war voll von Silber und Gold. Sie hatten sehr viele Schätze. Ihr Land war voll von Pferden. Sie hatten sehr viele Wagen. Achter, ihr Land war auch voll von Götzenbildern. Die Menschen beten diese Bilder an. Sie knien vor dem nieder, was ihre Hände gemacht haben. Neunter, die Menschen haben sich erniedrigt. Gott, du kannst ihnen nicht vergeben. Zehnter, versteckt euch in den Felsen. Versteckt euch im Staub. Tut das, weil Gott sehr furchtbar ist. Seine Herrlichkeit ist groß. Elfter, der Stolz der Menschen wird enden. Der Hochmut der Männer wird klein sein. An diesem Tag wird nur Gott wichtig sein. Zwölfter, denn ein Tag von Gott, dem Herrn der Heere, wird kommen. Er wird über alles Stolze und Hohe kommen. Alles, was groß ist, wird klein gemacht werden. Dreizehnter, dieser Tag kommt über die hohen Zedern im Libanon. Er kommt auch über alle Eichen von Basan. Vierzehnter, er kommt über alle hohen Berge. Er kommt über alle hohen Hügel. Fünfzehnter, er kommt über jeden hohen Turm. Er kommt über jede starke Mauer. Sechzehnter, er kommt über alle Schiffe von Tarsis. Er kommt über alle schönen Dinge. Siebzehnter, dann wird der Stolz der Menschen enden. Der Hochmut der Männer wird klein sein. An diesem Tag wird nur Gott wichtig sein. Achtzehnter, alle Götzenbilder werden verschwinden. Neunzehnter, die Menschen werden in Höhlen und Erdlöcher gehen. Sie tun das, weil Gott sehr furchtbar ist. Seine Herrlichkeit ist groß. Er wird aufstehen, um die Erde zu erschrecken. Zwanzigster, an diesem Tag werden die Menschen ihre Götzen wegwerfen. Diese Götzen sind aus Silber und Gold. Sie haben sie gemacht, um sie anzubeten. Sie werden sie den Ratten und Fledermäusen geben. 21. Sie werden sich in Felsspalten und Risse verstecken. Sie tun das, weil Gott sehr furchtbar ist. Seine Herrlichkeit ist groß. Er wird aufstehen, um die Erde zu erschrecken. 22. Verlasst die Menschen, die nur atmen. Sie sind nicht wichtig. Warum solltet ihr ihnen vertrauen?